weil sie ja mit so einem Fahrer den Fahrpreis vorher aushandeln müssen. Wofür meine Beherrschung der Landessprache doch wohl nicht so ganz schön genug war. Ich hab mir gefragt, ob er vielleicht Englisch kann. Nee. Ich sag, da sind wir wieder quitt, ich nämlich auch nicht. Und darauf konnte ich sagen, was ich wollte, der verstand immer nur Massage. Und da wollte er mich hinbringen. Und sieh, da war ich dann so leid. Ich bin hinten an der Kiosk. Ich hab mir hier so Karte gekauft mit so einem Tempel drauf. Den Herr hier gezeigt, der mit dem Finger auf mich. Ich mit dem Backen so seinen Auspuff nachgemacht. Und jetzt will er mich mit seiner zweischläfrigen Lambretta hier, dass wir wenigstens noch eine Religion abhaken können. Also mal, die wichtigste Einzelheit an Buddhismus ist etwas, das leider kein Aas bei sich hat. Ein Schuhanzieher. Weil, wenn sie aus dem dritten Tempel rauskommen, bei die Hitze, nicht, dann kommen sie aber in ihre Treter nicht mehr rein. Ja, ich kann die Herrschaften auch verstehen, dass die einen mit den Straßenstiefeln hier nicht reinlassen, in so schöne Kirchen. Dabei sind die noch nicht mal alt hier in Bangkok. Also die sind richtige Teenager gegen unser Kölner Dom. Ich glaube, 200 Jahre sind die Ältesten erst. Und die Jüngsten noch von jetzt nach dem letzten Krieg. Und trotzdem sehen die hier nicht so bescheuert aus wie bei uns. Junge, du, ehrlich, das sollten unsere Architekten mit ihren schiefen Gasometer, nicht so ein Nierentisch als Dach, die sollte man das mal zeigen. Ne? Kunst kann auch hübsch sein. Man muss bloß wollen. Ach, du Mistding, siehst du jetzt? Ah, Mann, ausgerechnet in so einem Höhepunkt des Lebens reißt mir der Schnürsenkel. Dafür kommt man hierher. Oh, wenn ich jetzt einen Knoten, dann komme ich aus den Latschen überhaupt nicht mehr raus. So, ja. Ist egal, Tempel habe ich eigentlich schon genug gesehen. Ich, wenn ich noch zwei, drei dazu lüge, ich kann mein Chef das ja auch nicht so genau kontrollieren. Ja, und diese Einzelheit ist vielleicht die wichtigste Vorschrift für den Touristen hier. Muss man extra morgens noch vor und aufwachen für aufstehen und dann, also, wie gesagt, nicht, darf man sich es nicht entgehen lassen. Zuerst mal wälzt sich da so der Menang in sein Bett, nicht, wenn man da drüber fährt, kurz nach 7 Uhr früh. Und dann fährt man in ein wunderbares Bild hinein, was sich bei uns ja eigentlich nur Millionäre leisten können. Alle Häuser mit Seegrundstücke, einem eigenen Bootssteg, fährt man an Handwerker vorbei, so Konsumläden, Wohnhäuser, alles offen für zum Reingucken. Und ja, dazwischen immer die malerische Farbtupfer von den bunten Touristenhemden. Und die werden dann alle auf einen Haufen gekarrt und muss man sich hier an Land ergießen. Und ist jetzt auf den einmaligen schwimmenden Markt. Da soll man sich jetzt vielleicht Andenken kaufen oder kann sich mit einem Elefant fotografieren lassen, was das Herz begehrt. Und dann, ja, also sticht man wieder im Kanalwasser rein. Ja, nun werden Sie vielleicht fragen, warum das morgens so früh sein muss, will ich Ihnen erklären. Weil das die Zeit ist, wo die Herrschaften hier gerade aufstehen. Nicht? Und da kann man als hygienischer Ausländer natürlich wunderbare Einzelheiten bei Spitz kriegen. Wie sich die Leute hier zum Beispiel waschen tun. Nicht? Erst den Körper mit Seife sauber machen. Und dann schmieren sie sich mit dieser Drecksjauche wieder ein. Sie tun sogar Zähne putzen in diese Suppe. Die polieren sie hier eine Karies mit Bakterien. Junge, du, aber wenn man sowas sieht, dann ist man als Deutscher aber ganz schön stolz darauf, dass man ein Kulturvolk ist. Wenn ich jedenfalls, du doch keine Reisegesellschaft bei uns in der Küche lassen, bin ich gerade am Spülstein im Unterhemd und bin mir da den Hals am Waschen. Dankeschön. Was ist das überhaupt? Hör mal, kennt ihr Mostre hier? Senf? Was nicht? Na ja, nee, da lass ich ihn weg. Ich meine, Mostrig ist ja immer ein Vorteil, wenn man nicht weiß, was man sich bestellt hat. Dann kann man den Geschmack hinterher noch mit reparieren, wenn man genügend von nimmt. Nun soll ja das thailändische Essen... Junge, ich bin doch kein Feuerschlucker! Mann, da sind ja mehr Gewürze in ein Schüsselchen, wie unsere Mama in 10 Jahren verbraucht. Deshalb ist doch besser, wenn man mit seinem Gaumen lieber in ein abendländisches Restaurant geht, nicht, und so wieder Schnitzel zumutet. Denn sind ja die Restaurants hier auch so eiskalt, nicht, bei der Hitze draußen. Was, wenn man sie erstmal ausgenießt hat, nicht, dann ist das Essen schon so labberig, dass man das noch nachwürzen muss. Ja, was das dann? Junge, doch. Das muss an den Eisventilator liegen. Hier, Moment mal. Die sind getroffen. Junge, das muss ich aber schön merken. Die in tiefkühlen Gaststätten immer nur neben den Teller würzen. Scheiße. Nun, möchte man hier in Bangkok natürlich auch mal was erleben, wo man... Als Mann so ein bisschen seit Spaß dran hat, sicher, nein, das kann man zu Hause auch, aber andere Länder, andere Sitten. Und ich kann Ihnen sagen, es ist hier in Asien so hundertprozentig anders und auch verschieden von alles, was ich bisher in dieser Beziehung mitgekriegt habe. Besonders diese Leidenschaftlichkeit. So eine Leidenschaftlichkeit gibt es ja vor allem bei diesen Thai-Boxen. Nicht, das fängt an mit so einer... wie sagt man so, kulturelle Handlung, die führen die beiden Gegner schon mal klein Tänzchen auf und beten sie dabei. Wie der eine sagt meinetwegen, lieber Gott, ich brauche unbedingte Siegerprämie, wir sind schon wieder mit Raten im Rückstand. Wie und der andere vielleicht, bloß keine Leberhaken, bloß keine Leberhaken. Nicht denn sagt sie der Schiedsrichter nochmal Bescheid, dass sie aufeinander hauen sollen und nicht auf ihm. Und dann legen die los und machen sich vielleicht fertig, wie bei uns Fußballspieler, die überall hintreten, wo es möglich ist und wo besonders schön wehtut. Hör sie ja selbst, diese Begeisterung. Und jetzt soll mir noch mal einer sagen, dass die Asiaten nur vorne lächeln könnten und hinten kein Herz hätten. Aha, Junge, Nun stehen ja die meisten Touristen hier unter einem gewissen Druck, nicht? Oder Zeitdruck, kann man fast sagen. Weil, wenn die eine Woche Thailand gemietet haben, dann sind das ja nur 3 Tage Bangkok. Nicht? Und der Rest ist an der Küste für den Sonnenbrand zu holen, damit der Fluchpreis wieder reinkommt. Und damit die nun trotzdem nichts verpassen, was Land und Leute so auf der Pfanne haben, nicht, kann man die ganze Kultur des Landes hier in 2 Stunden, nicht, kann man das alles runterreißen. Wie kann man Elefanten reiten? Denn gibt es einen Zirkus? Ja, denn kommt sogenannter Klassentanz, wird durch Lautsprecher angesagt, auch in Deutsch, dass jede Bewegung der Damen keine Bewegung bedeutet, sondern ein Sinn ist. Oder ne, also eine Vorschrift darstellt. Also nicht wie bei uns, nicht 1-2-Wechselschritt und ran an der Dame, sondern jede Bewegung bedeutet, was die Vorfahren machen würden, wenn sie noch könnten. Und ja, weil die deshalb bei jedem Schritt nachdenken müssen, kriegen sie natürlich kein Tempo drauf und wirkt das Ganze so ein bisschen lahmarschig. Ist so wie bei unserem Fußball, nicht? Die Tore, wenn die wiederholt werden im Fernseher. Ja, denn kommt also mehr der Unterhaltungsteil. Lassen sie so zwei Hühner aufeinander los, die sich da ein bisschen piesacken. Dann kommt ein Schwertkampf, wo die sich aber auch nichts mehr tun. Eine Sadistengruppe ist am Arbeiten. Die probieren, ob sie den Tänzer vielleicht schon mal die Füße einklemmen könnten mit ihren Teppichstangen. Aber die, ach Junge, die hupfen immer zur Seite, nicht? Und sind nicht zu kriegen. Ja, und am Schluss gibt es denn eine kleine Tanzstunde für uns Zuschauer. Wird mal ein paar Runden lang eingeweiht in die Geheimnisse des Landes. Damit man so ein bisschen do yourself, nicht? Oder wie ein als Asiate zumute ist. Und wenn ich damit fertig war, wieder einer, ob ich nun nach der Kultur nicht noch eine kleine Massage mitnehmen möchte für 30 Mark. Und wieder so freundlich, nicht, dass ich mit der gleichen Höflichkeit zurückschlagen musste. Ich sagte, aber lieber Freund, von mir aus herzlich gerne, nicht wahr? Mein Schulterreisen ist nicht besser geworden, wirklich nicht. Aber wenn ich das mache, dann kriegt ihr doch den Malessen. Ich gucke sie mal. Ich bin doch in Behandlung in Gelsenkirchen bei Dr. Kortensträter. Nicht zu Hause kriege ich die Massage in Knappschaftskrankenhaus bei Fräulein König. Da liegt mein Behandlungsschein. Jetzt müsste der Kortensträter einen zweiten ausstellen. Der muss von der Kasse genehmigt werden. Würde aber nur, wenn wir hier jemand eine Dringlichkeit bescheinigt. Also nichts gegen eure heilende Hände, aber ihr macht euch unglücklich, wenn ihr mich massieren tätet. Das kann jahrelang dauern, bis ihr die 30 Mark kriegt. Und bitte, bitte, sagen Sie das alle Ihre Landsleute. Mein lieber Scholli, jetzt habe ich hier aber am letzten Drücker noch eine Einzelheit erlebt. Junge, ist mir das in den Knochen. Ich weiß ja noch gar nicht, wie ich das meinem Chef überhaupt erzählen soll. Ich meine, ich habe es durchgestanden, aber mit meinen Gefühlen, da kriege ich doch noch ganz schön am Zahnfleisch. Und zwar wollte ich mir hier noch mal ganz friedlich so ein Bier mit Fleischeinlage probieren. Ich meine, so doll ist das auch nicht, diese zappelnde Augenweide da am Tresen. Die müssen aber ganz schwer malochen, die gehören mit ihrer Reize. Deshalb sage ich auch für den einen Herrn neben mir, ich sage, jetzt stellen Sie mal vor, wir hätten bei uns in Deutschland keine Lehrstellen. Und Ihre Tochter müsste so vor der Gastarbeiter abwackeln, bloß, dass Sie sonntags eine Zigarre leisten können. Da wurde er vielleicht sauer auf mich, sagte, seine Tochter wäre anständig erzogen, die täte sowas niemals. Außerdem wäre sie viel zu dick für. Und ich hätte ihm jetzt den ganzen Appetit versaut. Nur hau da ab. Und da passiert es. Woher die kam? Ich weiß es nicht. Plötzlich war sie da. Mit so wunderschönen Augen im Gesicht. Und da guckte sie mich mit an, aber mit Blicken, die gingen so am Herzen, ich kriegte gleich Blutdruck von. Dann setzte sie sich so neben mir hinter diese kleinen Tischchen und wieder dieses Angucken und dann huschte so ein Lächeln um ihre Mundwinkel, so was Wunderbares. Ich kriegte gleich einen ganz trockenen Hals von. Also ehrlich, sie, so was hatte ich bis jetzt doch nur in Romanhefte erlebt. Nicht, dass zwei wildfremde Menschen aufeinander prallen, nicht, und plötzlich ein Blick und bums, weiß man, jetzt hat Amor mit der Panzerfaust. Ich bekam sie mit diesen niedlichen Händchen, ich krabbelte sie mir so an der Armbanduhr lang, sagt sie, du Neckelmann? Also, hier wäre beinahe das Wort in den Hals stecken geblieben. Ich sag, nee, Neckermann nicht direkt, sogar noch billiger. Naja, und von da ab schwiegen wir denn auf Deutsch weiter. Und dann konnte sie dann wohl plötzlich einfach nicht mehr an sich halten. Ich hatte dann die ganze Zeit schon gemerkt, was los ist. Sie, das hing doch zwischen uns in der Luft wie so ein Schwert des Dingens da. ich sagte plötzlich mit diesem lieblichen Siamesenmund, ich liebe dich. Peng, ne? Also habe ich uns erstmal jeden eine Pulle Bier bestellt. Warte, ich kann Ihnen ja ruhig die Wahrheit sagen. Ich habe wirklich einen Moment überlegt, ob ich das nicht hindeichseln könnte. Nicht? Vielleicht, dass man bei der Botschaft hier Bescheid sagt, man wäre verschollen. Nicht? Oder ich wäre aus dem Kahn gefallen, hätte mir in Menam eine Desinfektion geholt. Nicht? Aber was wird dann aus meiner Rente? Schließlich, ich habe die Jahre voll. Nicht? Wenn unsere Mama dann bloß den Witwenanteil kriegte, das täte mir aber auch ganz schön stinken. Nicht? Außerdem habe ich noch meinen Rückfahrschein. Nicht? Da findet man ja auch noch nicht so schnell einen für. Ja, und dann fielen mir meine Goldfische ein. Nicht? Und da wusste ich, dass ich eben doch 40 Jahre zu spät in dieser Kneipe gekommen war. Habe ich uns jeden noch ein Bier bestellt. Nicht? Und dann in den sauren Apfel der Wahrheit gebissen. Ich ja, meine Situation ein bisschen verkasematuckelt. Ich sag, du Mädel, ich bin dir auch sehr, sehr gut. Ich, aber pass mal auf, wenn wir zwei unser Glück mit Gewalt vom Zaune brechen, wird es ein Unglück. Guck mal, du bist doch noch ein junges Blut. Ich bin zwar auch erst in meine besten Jahre, ist klar. Nicht? Aber pass auf, du, ich bin schon gebunden. Es gibt schon eine andere Frau in mein Leben, besonders bei uns in der Küche. Deshalb lass uns lieber ein guter Freund bleiben. Nicht? Da hast du mehr von, als wenn ich hinterher Heimweh krieg. Ach ja, nur ich weiß, das ist schwer, aber du, pass mal auf. Ich sag dir jetzt was. So was habe ich noch nie zu meiner Frau gesagt. Vergiss mich als Mann. Ich war nur ein schillernder Schmetterling, der ein Flügelschlag lang deine Blüte gestreift hat. Im Morgen trägt mich der Wind schon wieder, oh Junge, bis zum Flughafen Düsseldorf. Nicht, du hast doch noch alles vor dir. Sag mal, jeden Moment kann ein anderer kommen, vielleicht sogar schöner wie ich. Nicht, der wird dich dann auf Hände tragen. Ich könnte das sowieso nicht mehr mit meinem Auerhein Schultergelenk. Ich glaube, das verstand die gar nicht richtig. Und da habe ich ihr das vorgespielt, was ich hier oben für Schmerzen hätte. Und da wollte doch dieses rührende Geschöpf gleich am Kneten fangen. Ich zeigte sich so auf der Brust. Ich, sie könnte gut Massage. Da habe ich die Hände festgehalten. Ich sag, mach es mir nicht noch schwerer, Mädel. Ach, Mann. Ich habe wirklich keinen Krankenschein. Ach, sie, da wurde sie ganz traurig in den Augen. Ich stand auf und setzte sie am Nebentisch. Ich, wer weiß, was jetzt aus ihr wird. Nicht, hoffentlich kommt sie über mich weg. Wie ich das allerdings schaffen soll, das weiß ich auch nicht. Gucken Sie mal, da sitze. Nicht so schön wie diese kleine Porzellantänzerin, die bei unserer Oma am Radio steht. Die krieg ich nie wieder. So eine Chance. Wenn ich morgen Abend zu Hause bin, dann hat unsere Mama dann Essen nicht fertig, kein Bier in Eisschrank, ist am Meckern über meine zerknautschte Hosen, wenn sie den Koffer auspackt. Naja. Gut, bitte, ich hab mich entschieden als Mann, aber wie mein Leben jetzt weitergehen soll, ich weiß es wirklich nicht.